Von wem sind die übrigen Worte des Ave Maria? Alle übrigen Worte des Ave Maria sind von der Kirche hinzugefügt worden. Schon uralt auch. Heilige Maria, Mutter Gottes und so weiter.